vorbei. Auf dem Weg nach nirgendwo hat er für dich keine Zeit. Er ist in Eile, bleibt nie stehen. Kaum kommt er an, will er schon gehen. Jahrelang schon unterwegs. Unterwegs. Er muss immer weiter. Er greift ständig nach den Sternen, aber ist ständig gescheitert. Und er will nicht daraus lernen. Er ist einsam und er schenkt dir kein Hallo. Er kommt und geht am Glück vorbei. Sucht ein Wunder oder so. Wenn er's findet, will er zwei. Er ist in Eile, bleibt nie stehen. Kaum kommt er an, will er schon gehen. Lebenslang schon unterwegs. Unterwegs. Er hat keine Freunde, macht es sich nicht gerade einfach.